kommst du mich trösten, wenn ich weine. Mama, ich will wie die anderen sein. So wunderschön, beliebt und leicht. Mama, ich bin immer so allein. Komm zur Welt als Unschutzlamm, Lieblingsplatz außen am Rand. Wenn ich mal was Falsches mach, rechte Wange, flache Hand. Ich bin plötzlich groß, Leute nennen mich Lolita. Fange ihre Blicke, sie erkennen mich nicht wieder. Grad noch auf dem Schoß, meine Schwestern in der Kita. Mama ist mein Held, für andere war ich niemand. Hunger, mein Körper auf ihr zwei. Mama, ich glaub, ich will nicht mehr sein. Kommst du mich trösten, wenn ich wein? Mama, ich will wie die anderen sein. So wunderschön, beliebt und leicht. Mama, ich bin immer so alleine. So alleine, immer so alleine. Mama, ich bin immer so alleine. Liebes kleines Mini, ich Kopfhörer, gesenkter Blick. Darf ich dir was sagen? Ich trau mich viel, was du dich nicht. Ich hab mich verliebt, bin 1,76. Lerne mich zu mögen, du weißt, es ist schwierig. Ich kann dich sehen, Kleine, ich halt dich. Du musst nicht dazugehören, du musst nichts. Ich bin immer so allein.